Manfred Krug, Armin Müller-Stahl, Angelika Domröse, Jutta Hoffmann, viele bekannte DDR-Schauspielerinnen und Schauspieler, auch Regisseure, haben ihrem Staat schon vor der Wende den Rücken gekehrt und sind in den Westen gegangen. Andere wie Uwe Kokisch oder der Regisseur Andreas Dresen blieben bis zum Ende und konnten auch im wiedervereinten Deutschland ihre Karriere fortsetzen. Aber es gibt auch etliche, die den Umbruch 1989-90 nicht unbeschadet überstanden haben. Im Westen des Landes sind sie kaum bekannt, ihre großen Filme drohen in Vergessenheit zu geraten. In der kommenden Stunde erzählen sie ihre Geschichten. In diesem Feature aus dem Jahr 2015 sind auch der 2017 verstorbene Regisseur Roland Gräf zu hören und der 2022 verstorbene Filmhistoriker Ralf Schenk. Sie finden es auch mit anderen Reportagen und Dokumentationen in der ARD Audiothek. Sozialkritische Filme gab es sicherlich weniger in der Bundesrepublik als in der DDR. Gisela Tatsch, Schauspieleragentin aus Berlin. Wobei von denen, die es gab, ja auch ein Teil nicht zugelassen wurde bei uns. Eigentlich sind alle Künstlergenerationen der DDR alle. Eigentlich sind sie alle angetreten mit der Hoffnung, in diesem Land etwas verbessern zu können für dieses Land. Der Filmhistoriker Ralf Schenk. Uns sind alle mehr oder weniger am Ende doch etwas desillusionierter aus dieser Hoffnung herausgegangen. Jegliches hat seine Zeit. DDR-Filmschauspieler und Regisseure vor und nach der Wende. Feature von Ulrich Teusch. Man sagt ja immer, ein satter Künstler ist nicht so kreativ wie ein hungriger Künstler. So im übertragenen Sinn. Und vielleicht ist da schon was dran, dass in Zeiten, gerade wo es den Menschen nicht so gut ging, so hervorragende Kunstwerke entstanden sind. Und in Zeiten, wo man so satt ist und sich aufs Sofa legt, nichts Großes entstehen kann. Dieser Prozess zwischen Hoffen und Desillusion, der hat, glaube ich, auch dazu beigetragen, diese Reibungsfläche, die hat auch dazu beigetragen, dass ziemlich tiefe und gute Kunstwerke genau zu diesem Thema entstanden sind. Und so eine Filme waren vielleicht in der damaligen Zeit in der Bundesrepublik überhaupt nicht erwünscht und gefragt vom Publikum. Weil den Leuten ging es gut, das Wirtschaftswunder nahm seinen Aufschwung und man hatte viel mehr Interesse daran, mit seinem Auto an die italienische Küste zu fahren und Deutsche Vita zu machen, als sozialkritische Filme zu sehen. Die DDR-Bürger waren natürlich unheimlich intelligent. Die waren wirklich intelligenter als die Wessis, die Zuschauer wie die Künstler, sozusagen in den Lücken eines Satzes oder in einem Atem, den man holt, oder in den Zeilen oder hinter den Zeilen zu lesen und zu verstehen. Heidemarie Wenzel, eine der populärsten Film- und Fernsehschauspielerinnen der DDR. Jegliches hat seine Zeit. Steine sammeln, Steine zerstreuen. Bäume pflanzen, Bäume abbauen. Leben und Sterben und Streit. Musik aus dem populärsten Film, den die DDR in ihrer 40-jährigen Existenz hervorgebracht hat. Die Legende von Paul und Paula. Drehbuch Ulrich Plenzdorf, Regie Heiner Caro. In den Titelrollen Angelika Domröse und Winfried Glatzeder. Auch Heidemarie Wenzel spielt mit. Als Pauls erste Frau, von der er sich schließlich trennt, zugunsten von Paula. Im Film heißt sie Ines, wird aber auch als die Schöne bezeichnet. Ihr erstes Rendezvous mit Paul. Es ist ein Abend wie Seide. Bitte? Ich meine so sanft. Ja? Was machen Sie eigentlich, wenn Sie nicht kleine Mädchen verführen? Ich studiere. Medizin? Ja, das heißt nicht direkt. Und welches Semester, wenn man fragen darf? Wie bitte? Mann, welches Lehrjahr oder wie das heißt? Ach, fast das letzte Semester. Und dann schon eine Stellung? Alles klar. Und? 800 für den Anfang. Auf die Hand. Was denn sonst? Und das kann sich schnell ändern. In einem Jahr kann er schon das Doppelte sein. Bei den Perspektiven. bist gar kein kleiner Dummer, nicht? Und ich war natürlich nicht so blöd wie die oder so, aber ich weiß noch, dass meine Studenten da drin waren und da stand der Brauer so, der war ja so über mir im Bett, ne, so. Und ich sage, du bist gar kein kleiner Dummer, nicht, ne? Brüller, der ganze Friedrichshain brüllte, das ist so blöd, so geil, so sinnlich, aber wunderbar für den Film. Natürlich hätte ich viel lieber die Paula gespielt, das ist gar keine Frage, ne? In einer Kritikerumfrage wurde die Legende von Paul und Paula zu den bedeutendsten deutschen Filmen seit Bestehen des Kinos gewählt. Auch viele andere DDR-Filme finden sich auf der Liste. Produziert wurden sie allesamt von der staatlichen Filmgesellschaft der DEFA. Die ist seit einem Vierteljahrhundert Geschichte. Um das Erbe der DEFA kümmert sich eine in Berlin ansässige Stiftung. Eines ihrer Ziele, den ostdeutschen Film auch im Westen des Landes bekannt zu machen. Doch über die Erfolgsaussichten solcher Bemühungen macht sich Ralf Schenk, der die DEFA-Stiftung seit 2012 leitet, kaum Illusionen. Ich wage zu behaupten, dass die Kenntnis des westdeutschen Kinos zu DDR-Zeiten und auch danach sehr, sehr, sehr viel größer ist im Osten, als die Kenntnis des ostdeutschen Kinos im Westen jemals war und jemals sein wird. Das gilt nicht nur für die Filme. Auch die großen Schauspieler, die sie gestaltet haben, sind dem westlichen Publikum 25 Jahre nach der Wende weithin unbekannt. Erwin Geschonek, Inge Keller, Horst Schulze, Wolf Kaiser, Arno Wisniewski, Rolf Hoppe, Angelika Waller, Eberhard Esche, Klaus Piontek, Horst Rinder, Günther Simon, Alfred Müller, Rolf Ludwig, Renate Blume. Viele von ihnen sind inzwischen verstorben, andere haben sich zurückgezogen. Oder sie konnten an ihre früheren Erfolge nicht anknüpfen. ...1974 brachte die DEFA den Spielfilm Wolz, Leben und Verklärung eines deutschen Anarchisten heraus. Regisseur war der 2014 verstorbene Günther Reisch. Und das Rührende ist, dass der Reisch, der hat sich diese Musik, das hatte sich schon vorher gewünscht, ist auf seiner Beerdigung gespielt worden. Der hat sich das gewünscht. So tief ist das drin, weil man will doch die Welt verändern, oder? Die Figur des Weltveränderers Ignaz Wolz hat ein reales historisches Vorbild. Den Revolutionär Max Hölz, der in den 1920er Jahren in Mitteldeutschland für Aufruhr sorgte. Für die DEFA ein überaus heikles Thema. Denn Anarchisten und Kommunisten waren sich seit jeher spinnefeind. Umso erstaunlicher, dass der Anarchist Wolz der große Sympathieträger des Films ist. Einer der zentralen Handlungsstränge ist die Beziehung zwischen Wolz und dem KPD-Aktivisten Ludwig. Die beiden sind Freunde. Immer wieder kreuzen sich ihre Wege, doch ihre politischen Differenzen können sie nicht überwinden. Nach ihrem letzten Streit, ausgetragen auf dem Kipper eines fahrenden Lastwagens, trennen sie sich. Für immer. Zwischen ihnen steht eine Frau, wieder gespielt von Heidemarie Wenzel, die sich am Ende für den Kommunisten Ludwig und gegen Wolz entscheidet. Sie tut es jedoch nicht aus wirklicher politischer Überzeugung. Bevor ihr nicht euer erstes Rittergut ansteckt, bevor ihr nicht die Bankiers an die Wand stellt, bevor ihr nicht die Arbeiter bewaffnet und eine Armee aufstellt und sie kommandiert, könnt ihr mit mir nicht rechnen. Mit mir nicht! Mit mir nicht! Nicht mit mir! Was könnt ihr denn, ihr Nachdenker, ihr Strategen? Könnt ihr denn eine Fabrik besetzen? Das zeigt erst mal! Das beweist mir! Das will ich erst mal sehen, ihr! Dafür alles. 7 Jahre unseres Lebens. Weißt du, wofür wir unser Leben in den nächsten 7 Jahren noch einsetzen? Hier in Deutschland. Du hast damals gesagt, alles geht sachlich und nüchtern vor sich. Auch die Trennung. Ja. Leute wie er werden immer wieder zu uns kommen und immer wieder von uns gehen. Und sie werden uns Kräfte kosten. Und Jahre. Ja, Ludwig. Und darum ist unser Leben so. Noch immer. Ja. Wenn nicht die Liebe dazugekommen wäre, dass sie in den anderen doch irgendwie mehr verliebt ist, und es ist nicht die Entscheidung als Genossin, sondern als Frau, ist sie eigentlich immer bis zum Schluss eigentlich fast mehr auf der Seite von Hölz. Nicht ganz, aber fast. Aber das sind die liebenden Frauen, die übernehmen dann immer auch oder sehr oft und sehr schnell oder sehr leicht die Ideologien des geliebten Mannes. Ein konstantes Thema in der Geschichte der DEFA war die Auseinandersetzung mit der NS-Zeit. Bei der Darstellung des antifaschistischen Widerstands konzentrierte man sich zunächst erwartungsgemäß auf die proletarischen und kommunistischen Kräfte. 1971 dann ein Novum. In dem Streifen KLK an PTX wird erstmals auch der bürgerliche Widerstand gewürdigt, in Gestalt des Netzwerks um den Ministerialbeamten Arvid Harnack und den Luftwaffenoffizier Harro Schulze-Beusen. Die Gruppe Harnack-Schulze-Beusen gilt als deutscher Zweig der europaweit aktiven Roten Kapelle. Obwohl die Gruppe im Krieg mit der Sowjetunion zusammengearbeitet hatte, wollte man im Osten lange Zeit nichts von ihr wissen. Im Westen haftete ihr das Odium des Landesverrats an. Der Film im seltenen 70mm-Format gedreht, dauert fast 3 Stunden, fordert von seinen Zuschauern höchste Aufmerksamkeit und setzt erhebliches historisches Wissen voraus. Regisseur Horst E. Brandt hat ihn subtil und nuanciert in Szene gesetzt. Kurz nach der Machtübernahme der Nazis trifft sich in einer Berliner Wohnung ein kleiner Kreis von Hitlergegnern. Unter ihnen Harro Schulze-Beusen und seine spätere Frau Libertas. Nach einer hitzigen Diskussion über die Möglichkeiten des Widerstands geht man schließlich auseinander. Als sie aus dem Haus treten, entspinnt sich zwischen Schulze-Beusen und Libertas im nächtlichen Berlin ein Dialog der besonderen Art. Merkwürdige Menschen. Gefallen sie dir? Sie sind so herzlich und offen. Fabelhaft direkt. Ohne sie wäre ich wahrscheinlich einen ganz anderen Weg gegangen. Und dieser herrlich verrückte Bildhauer, was der mit dem Papier meinte. Will er den Staat stürzen? Er hat was gegen die Nazis. Wie du und ich. Ich kenne eine ganze Menge Leute, die was gegen Hitler haben. Aber die haben mehr eine zynische Haltung. Witzeln herum. Reiten höchstens auf der Antiwelle. Deine Freunde sind leidenschaftlich. Könntest du dir vorstellen, dass sie auch deine Freunde würden? Warum nicht? Ich sammle Menschen. Ich meine es ein bisschen ernster. Freunde nehme ich immer ernst. Ich meine, könnten das nicht unsere Freunde sein? In einem gemeinsamen Leben? Harro, da müssen Sie doch erst meine Mutter fragen. Die Schauspieler Klaus Piontek und Jutta Wachowiak gehörten nicht nur zu den gefragtesten Film- und Fernsehdarstellern der DDR, sie waren auch Kollegen im renommierten Ensemble des Ostberliner Deutschen Theaters. Ich wollte Sie neulich beim Segeln schon fragen. Ist es wahr, dass die SS Sie 33 geholt hat? Wegen der Zeitschrift, die Sie herausgegeben haben? Ist die Narbe daher? Wissen Sie, Lips, was mir da passiert ist, war meine Schuld. Ich war der Meinung, die Krise in Deutschland wäre aus dem Widerspruch erwachsen zwischen der jungen, aufbegehrenden Generation und der alten, die versagt hat. Ein Unsinn. Fast wäre es tödlicher Unsinn geworden. KLK an PTX. Das ist atmosphärisch dichtes, gedankenschweres Kino. Diskurs reiht sich an Diskurs, dazu Szenen eines scheinbar normalen Alltags, wie ihn Millionen Mitläufer auch erlebt haben. Nur, dass die Protagonisten des Films keine Mitläufer sind, sondern ein riskantes Doppelleben führen. Ein richtiges Leben im Falschen. Ist vorstellbar, dass heute im vereinten Deutschland ein so außergewöhnlicher Film gedreht würde? Ja, da bin ich ganz sicher, dass das heute keiner täte. Im Moment, ist ja total unvorstellbar. Also absolut. Also so einen Film wird es heute nicht geben und es würde auch mit der Sorgfalt, was das Interieur angeht und was die historischen Hintergründe angeht. Und ganz sicher nicht. Ganz sicher nicht, nein. Eine erstaunliche Aussage von Jutta Wachowiak. Sollten denn in der DDR Dinge möglich gewesen sein, die heute nicht mehr möglich sind? Ausgerechnet in der DDR? Dem Unrechtsstaat der zweiten deutschen Diktatur? Ach Gott. Ja, die Christa Wolf hat ihren Vorlass der Akademie der Künste übergeben, ein paar Jahre bevor sie starb. Und die Veranstaltung, in der sie das getan hat, hieß, wie man es beschreiben kann, so ist es nicht gewesen. Ich komme immer wieder auf den Satz. Weil jeder Versuch, es zu verallgemeinern oder es eine persönliche Sicht auf eine Erinnerung auszudehnen, auf anderer Leute Erinnerungen, ist irgendwie unangebracht. Jutta Wachowiak hält nichts von Schwarz-Weiß-Malereien, weder damals noch heute. Und in der Tat, die Beziehungen zwischen Kunst und Macht waren in der DDR kompliziert. Vor allem waren sie wechselhaft und die Karten nicht so eindeutig verteilt, wie man glauben möchte. Also gegen diese Auffassung, die ja weit verbreitet ist, dass auf der einen Seite die freiheitsliebenden, aufmüpfigen Künstler, die für einen reformierten Sozialismus eintraten, und auf der anderen Seite die engstirnigen, die engherzigen Politiker standen, gegen diese Auffassung versuche ich immer wieder, auch in solchen Gesprächen, auch auf Podien zu polemisieren, weil es war nicht so. Ralf Schenk von der DEFA-Stiftung. Auf der einen Seite unter den Künstlern gab es Reformer und Dogmatiker. Auch bei der DEFA gab es sehr dogmatische Regisseure und Autoren. Und es gab auf Seiten der Politik zumindest lange Zeit, ich würde sagen eigentlich bis zum Tod des Politbüromitglieds Werner Lamberts auf höchster Ebene, aber auch bis in die 80er Jahre hinein auf mittleren Ebenen immer wieder Politiker, die durchaus wussten, wie die Lage im Land ist und dass das Land, das die DDR zum Atmen und zum Überleben auch bestimmte Freiheiten braucht, die bis dahin noch nicht gewährleistet waren und die auch dann auch nie die sich durchsetzten. Also es gab auch auf Seiten der Politik vernünftige, kluge, abwägende, durchaus reformbereite Leute. Bloß das Problem war in der DDR, sie haben sich nie durchsetzen können. Sie haben nie die Oberhand gewonnen. Was aber auch nicht nur an der DDR liegt, sondern auch an den großen internationalen Prozessen und Einbindungen. Die DDR war immer abhängig bis zum Schluss von der Sowjetunion. Die Filmgeschichte der DDR begann 1946. Die Mörder sind unter uns. Regie Wolfgang Staudte, die junge Hildegard Knef in der weiblichen Hauptrolle. In ihren Anfangsjahren verstand sich die DEFA als Unternehmen mit gesamtdeutschem Anspruch. Ehe im Schatten zum Beispiel. Der erste deutsche Film zum Thema Holocaust wurde 1947 in allen vier Besatzungszonen Berlins gleichzeitig uraufgeführt. Ende der 1940er und in den 50er Jahren gingen auch viele Künstler aus dem Westen bei der DEFA ein und aus, standen vor oder hinter der Kamera. Als der Kalte Krieg zunehmend kälter wurde und die deutsche Teilung sich festigte, setzten beide Seiten verstärkt auf Abgrenzung. Im Westkino ging es unterhaltsam zu, im Ostkino dogmatisch. 1961 dann der Mauerbau, der die Abschottung im Wortsinn zementierte. Doch paradoxerweise förderte die Abregelung der Grenze im DDR-Kulturbetrieb zunächst liberale Tendenzen. Nun endlich, sagten sich viele Künstler, sind wir unter uns und können offen über die Probleme des Landes reden. Also diese Haltung, die nach 1961 vorherrschte, vornehmlich von einer jüngeren Generation, die die letzten Kriegsjahre vielleicht als Kind erlebt hatte noch und die wirklich hineingeboren worden war in diese Entwicklung der DDR und auch dieses DDR-spezifischen Sozialismus. Diese Haltung war zunächst ganz ehrlich. Sie war offen. Es ging ja nicht darum, diesen Staat irgendwie abzuschaffen oder ihn wieder mit der Bundesrepublik zu vereinigen, also mit Westdeutschland zu vereinigen oder irgendwie sowas. Das war überhaupt nicht das Thema, sondern es ging darum, den Sozialismus, so wie man ihn kannte aus der DDR, zu reformieren. Einen Sozialismus mit menschlichem Antlitz, wie das hieß, zu versuchen und eben auch mit Kunst, mit Büchern, Der geteilte Himmel, mit Filmen, Das Kaninchen bin ich, Carla, denk bloß nicht, ich heule, für einen solchen reformierten menschlichen Sozialismus einzutreten. Dieser Aufbruch fand im Dezember 1965 sein vorläufiges Ende. Plötzlich und unerwartet. Auf dem 11. Plenum des ZK der SED wurde fast die gesamte Jahresproduktion der DEFA verboten. Ein Dutzend Filme waren betroffen. Eigentlich sollte es auf diesem Plenum gar nicht um Kultur gehen, sondern um Wirtschaftsreformen. Doch der Moskauer Machtwechsel von Chruschtschow zu Brezhnev veränderte die Vorzeichen. Es entstand eine dramatische Situation. Statt sich mit Wirtschaftsproblemen zu beschäftigen, kühlten sich die SED-Oberen ihr Mütchen an den Kulturschaffenden. Ein Scherbengericht, das beängstigende und zugleich skurrile Züge trug. 3 Jahre Zuchthaus wegen staatsgefährdender Hetze nach § 19 Absatz 1 und 2 des Strafergänzungsgesetzes. Na, das sitzt man nicht auf einer Backe ab. Aber das war nicht die einzige Überraschung. Das spektakulärste Verbot betraf den Film »Das Kaninchen bin ich«. Regisseur Kurt Metzig gehörte zu den prominentesten DEFA-Regisseuren. Doch selbst vor ihm machte die SED nicht Halt. Verbotsfilme hießen künftig im Volksmund Kaninchenfilme. Ich war unbeschreiblich enttäuscht, dass ich nicht durchkam mit diesem Film, der ja dessen Premiere schon vorbereitet war, der gelungen war und der für eine Sache ging, die mir so ungeheuer am Herzen lag, nämlich wirklich eine Demokratisierung unseres ganzen Lebens, ein Schritt hin auf einen demokratischen Sozialismus. Das war der Kerninhalt. Und das als unmöglich zu erleben, war natürlich die größte Enttäuschung, die überhaupt passieren konnte für mich. Um die Wogen zu glätten, den Schaden zu begrenzen, veröffentlichte Metzig im Neuen Deutschland eine verhaltene Selbstkritik. Das Kaninchen, schrieb er, ist ein schädlicher Film geworden. Und ich muss zu meiner großen Beschämung die Feststellung des Genossen Abusch bestätigen. Ich habe damals geglaubt, ich hätte dadurch mitgeholfen, dass es irgendwie weiterging. Aber auf der anderen Seite ist das Abrücken von einem Film, der in so klarer Weise die eigenen Ideale widerspiegelt, in Form dieser sogenannten Selbstkritik, natürlich eine derartig scheußliche moralische Selbstbeschmutzung, die mich sehr viele meiner Freunde und die Sympathien meiner Freunde gekostet hat. Das ist eine wirklich tragische Situation gewesen. Verboten wurde in jener Zeit auch ein DEFA-Glanzstück, Spur der Steine. Also, was willst du von mir? Ich will, dass der Anarchismus auf der Baustelle aufhört. Und ich rede mit dir, weil du der Anführer der ganzen Horde bist. Pass mal auf, wenn du unsere Methoden, uns Material zu beschaffen, Anarchismus nennst, dann kann ich dir nur sagen, dass deine Leute und du das ändern müssen und nicht wir. Manfred Krug in einer Paraderolle. Er spielt einen renitenten Brigadier auf einer Großbaustelle, der sich einen erbitterten Kampf mit dem Parteisekretär liefert. Inszeniert wurde Spur der Steine von Frank Bayer nach einem Roman von Erik Neutsch. Der 2006 verstorbene Bayer gehörte zu den bekanntesten DEFA-Regisseuren. Er bescherte der DDR mit seinen Filmen auch internationale Anerkennung. Jakob der Lügner, Nackt unter Wölfen, Der Aufenthalt. Dann dieses Querelen mit meinem Bruder, Spur der Steine, diese Verhörer, dann hatte er hier einen Ausschlag auf der Hand und alles mit. Der Schauspieler Hermann Bayer, Bruder des Regisseurs. Spur der Steine wird ja immer in einem Atemzug mit den Verbotsfilmen des 11. Plenums. Das ist ja falsch. Die Filme waren verboten schon, also diese ganze Produktion des Jahres. Da ist für Spur der Steine noch Werbung gemacht worden. Also vor der Nichtpremiere in Berlin lief der Film ja anstandslos zu den Arbeiterfilmfestspielen in Potsdam, ohne dass es Proteste gab. Und dann hat es offenbar einen Kipper gegeben, im Politbüro nehme ich das an, ist das gewesen. Da haben sich die durchgesetzt, die auch schon Feinde des Romans von Neutsch waren. Und die haben sich durchgesetzt. Die haben gesagt, das ganze Gesocks ist parteifeindliches Zeug, was da gemacht wird. Frank Bayers Autobiografie trägt den vielsagenden Titel »Wenn der Wind sich dreht«. Der Wind hat sich in der DDR-Kulturpolitik öfter gedreht. Die betroffenen Künstler konnten sich solche jähen Wendungen nur schwer erklären. Warum, fragten sie sich, und warum gerade jetzt? Ja, der Brecht hat ja mal gesagt, man sollte doch nicht schreiben, das wäre auch zu schwierig, was verboten ist, weil das würde sich ja auch immer mal ändern. Es wäre doch viel besser, wenn die Regierung nun einmal sagen würde, eine Liste aufstellen würde, was ausdrücklich erlaubt sei. Und dann würde man auch nur noch das machen. Heidemarie Wenzel. Weil man konnte es wirklich nicht wissen. Es ging hin und her. Es kam ja auch noch dazu, dass sie diese Bücher ja alle kannten. Sie haben doch nicht zum ersten Mal den Film gesehen. Es musste jedes Drehbuch in jeder Phase, wurde 5-mal abgenommen. Dann wurde gedreht und dann haben sie erst mal gemerkt, welche Wirkung ein Bild hat, weil sie ja keine Ahnung hatten. Sie konnten keine Drehbücher lesen. Es waren alles Idioten. Es waren Leute bestellt dafür, die überhaupt keine Ahnung davon hatten. Nach der Verbotswelle Mitte der 1960er Jahre musste sich die DEFA mühsam berappeln. Sie tat es, indem sie nicht länger den politischen Stier bei den Hörnern packte. Stattdessen produzierte sie viele alltagsrealistische Filme, in denen sie versuchte, das tatsächliche Leben in der DDR einzufangen. Egon Günthers der Dritte etwa oder Konrad Wolfs Solo Sunny. In dieser Phase, den 70er und 80er Jahren, standen auch Jutta Wachowiak, Heidemarie Wenzel und Hermann Bayer vor der Kamera. Alle drei verfügten über eine solide schauspielerische Ausbildung. Wer in der DDR sein Schauspielstudium erfolgreich abgeschlossen hatte, konnte sich eines anschließenden Theaterengagements sicher sein. Nach Anfängen in der Provinz agierte Hermann Bayer bald an der Berliner Volksbühne, noch unter dem legendären Benno Besson, später dann im Berliner Ensemble. Dass sein Bruder sich schon als Filmregisseur etabliert hatte, war dabei nebensächlich. Wir hatten relativ früh ausgemacht, dass das keine Rolle spielen soll. Also ich hätte ja in meiner Studienzeit oder davor hätte ich ja fragen können, kann ich nicht ein paar bei Kleindarstellern bei euch mitmachen, um ein bisschen Geld zu verdienen. Das haben wir ganz bewusst ausgeklammert, dass das Private keine berufliche Rolle spielen sollte. Ich habe ihn bewundert, sicherlich habe ich ihn bewundert. Sicherlich war ich auch neidisch. Aber das ist nie ein Konfliktfeld gewesen, weil ich wollte ja was anderes machen. Also wo es Berührungen gab, aber wo es nicht, also ich wollte kein besserer Regisseur wie mein Bruder werden, ich wollte ein anständiger Schauspieler werden. Hermann Bayer und Jutta Wachowiak gehörten zu den bevorzugten Schauspielern Roland Gräfs, einem der interessantesten systemkritischen Filmregisseure der DDR. 1982 kommt Gräfs wohl brisanteste Arbeit in die Kinos. Märkische Forschungen. Der Film basiert auf einer Erzählung von Günther de Bruyne. Zur Verwunderung seiner Macher wird das Werk anstandslos abgenommen. Der Dorfschullehrer Pötsch, gespielt von Hermann Bayer, betätigt sich als Amateurhistoriker. Sein Forschungsinteresse gilt dem Leben des fiktiven Schriftstellers Max von Schwedenow, Anfang des 19. Jahrhunderts. Eines Tages lernt er zufällig den renommierten Literaturprofessor Menzel kennen, der gerade an einem dickleibigen Buch über Schwedenow schreibt. Menzel interessiert sich für die Arbeit des Amateurs, engagiert ihn sogar an sein Berliner Institut. Doch als er feststellt, dass Pötschs Forschungen seine eigene Darstellung zu widerlegen drohen, reagiert er repressiv. An der historischen Wahrheit ist er nicht interessiert. In einer der stärksten Szenen des Films schenkt Menzels Assistent, gespielt von Eberhard Esche, dem unbedarften Pötsch reinen Wein über den selbstherrlichen Chef ein. Aber was ich tun muss, das sehen Sie ja. In Menzels Schwarte falsche Kommas suchen, Fußnoten anbringen und Register machen. Illusion, wie Sie vielleicht denken, mache ich mir nicht. Ich weiß, wie viel ich lernen muss. Und ich freue mich darauf. Sie ahnungsloser Engel. Was Menzel nicht in mir findet, das sucht er verzweifelt. Nämlich einer, der die Frondienste freudig leistet. Sie meinen mich damit? Ich habe das Gefühl, dass man Sie warnen muss. Wenn mir nur klarer wäre, was Sie damit sagen wollen. Mit Lust und Liebe zu arbeiten, halten Sie für schlecht? Mit Lust und Liebe Frondienst leisten, das meine ich. Den äußeren Zwang zur inneren Labsal machen. Die Hoffnungen, die der Chef in Ihnen ausgelöst hat, sind die Ursache dafür, dass Sie ihn so verehren. Und die Verehrung verhindert Kritik. Was aber heißt, man macht die Leibeigenschaft zur Geisteigenschaft. Die Botschaft des Films ist klar. Nicht die Person Menzel ist das Problem, es ist das System, das Leuten wie Menzel ihren Aufstieg ermöglicht. Die Kritik kratzt nicht an der Oberfläche, sie geht an die Substanz. Mir war ziemlich bald klar, nach der märkischen Forschung, dass es für mich unter DEFA-Verhältnissen Gegenwartsfilme nicht mehr geben kann, wenn ich nicht Lust habe, also etwas, was ich ausgeschritten habe, wieder zurückzunehmen. Regisseur Roland Gräf. Also mich damit zufrieden zu geben, dass ich Filme darüber machen, die zwei sich streiten und am Ende wieder vertragen oder so. Ich denke schon, dass die märkischen Forschung der DDR-kritischste Film der DEFA ist, weil er... Und ich sage das immer im Hinblick auf das Buch, ich will das hier deutlich sagen, nicht mein Verdienst, sondern das Verdienst von de Bruyne, weil er von subjektiver Kritik, und da sitzen Leute auf dem falschen Posten und die weg sind, dann geht das vielleicht so machen, weil das eine strukturelle Kritik ist, ja? Also weil das wirklich in die Tiefe geht. Und wenn man so etwas erreicht und es auch so funktioniert, wie die märkischen Forschungen funktioniert haben, ist es schon schwer, sich da wieder in dieses Feld zu begeben. Der Wahrheitssucher Pötsch, hoffnungslos naiv, der Ordinarius Menzel, ein zynischer Karrierist. Ging es wirklich so zu in der DDR? So zynisch? Es war so, auch so. Ja, es war auch so. Für mich, wenn ich diese Haltung gehabt hätte, hätte ich ja am Theater gar nicht mehr arbeiten können. Und dass das möglich war, das zu zeigen, war für mich nur wiederum ein Punkt, es kann doch nicht, es muss doch irgendwas muss doch passieren. Dass man begreifen muss, dass man die Leute fertig macht. Wenn die Hierarchien so in dieser Weise beibehalten werden. Und ja, ich dachte, als ich das Buch gelesen habe, dachte ich, wenn du die Rolle nicht kriegst, musst du dich erschießen. Und so habe ich mich auch verhalten. Ich habe mehrere Filme mit Roland Greif gemacht. Und da sind einige dabei, die über die DDR Auskunft geben. So wie sie war. Die DDR, so wie sie war, wurde für die Schauspielerin Heidemarie Wenzel unerträglich. Sie verließ das Land 1988 und folgte damit ihrem Mann, dem Regisseur Helmut Nitschke, in den Westen. Das sind viele Dinge, die dann zusammenkommen. Es kam aber vor allen Dingen dazu, dass ich ja keinen Film mehr drehen durfte. Es war nicht ausgesprochen, aber es war bei Mede ganz klar. Ich machte aber noch Fernsehen. Mein Mann durfte gar nichts mehr drehen. Er hat uns 7 Jahre ausgehungert. Hans-Dieter Mede war damals Chef des DEFA-Spielfilmstudios. Und dann wird es natürlich, wenn du einen Mann hast, der also schreibt und zwei sehr gute Filme gemacht hat und nicht mehr arbeiten kann. Und der sich immer, zu dem man immer sagt, das ist eine riesige Yacht und man sagt immer, kannst du ein bisschen Paddelboot fahren, ne? Fahren wir mal ein bisschen Paddelboot. Der dann noch 2 Polizeirufe gemacht hat, der dann auch der Letzte nicht kommen sollte, auch wieder aus politischen Gründen. Also das hat sich natürlich, hat das eine Wirkung gehabt. Den ersten Film meines Mannes, den haben sie nicht nur verboten, den haben sie abgewaschen. Der ist abgewaschen, den gibt es überhaupt nicht mehr. Ja? Also in dem Sinne, jetzt rege ich mich doch auf, ja? Weil ich ja immer so abgeklärt bin. Also man hat andauernd was in die Fresse gekriegt. Auch Hermann Bayer missfiel vieles an der DDR. Das wurde aber lange Zeit überlagert von der Hoffnung auf Veränderung und einer Aversion gegen bundesdeutsche Verhältnisse. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich nicht wollte, ich wollte nicht West werden. Ich wollte schön Osten, aber nicht den Westen mit den Nazikriegsverbrechern an der Spitze von der Regierung und Klopke und die Kumpels nicht. Solange die Spitze der SED nur auf unser aller Druck reagiert, kann meiner Meinung nach von führender Rolle nicht die Rede sein. Jan-Josef Liefers auf der großen Demonstration am 4. November 1989 auf dem Berliner Alexanderplatz, zu der Künstler und andere Kulturschaffende aufgerufen hatten. Da ging es anders als 5 Tage später noch nicht um die Wiedervereinigung, sondern um eine grundlegende Reform des Systems. Jutta Wachowiak, Mitinitiatorin der Demonstration. Wir haben es damals für realistisch gehalten. Wir haben damals gedacht, jetzt ist die Zeit reif und jetzt wird hier was geändert und jetzt müssen bestimmte Strukturen verändert werden. Und die füllen wir mit was Neuem auf und das wird dann viel vernünftiger und schöner. Und das war, also ich habe das damals gedacht, ja. Ich meine, da war ja nichts. Stellt euch mal vor, wir hätten das nicht am 4. gemacht, sondern am 15. Da wäre kein Mensch mehr gekommen. Also das System, wie es aufgebaut war, war, glaube ich, obwohl ich das jetzt widerwillig sage, aussichtslos. Also wenn ich mal meine Tätigkeit, die ja keine politische ist, aber unter politischem Aspekt sehe, habe ich immer das Gefühl gehabt, und das war spannend, dass ich in einer Spannung von 2 Fronten mich befinde, ein 2-Fronten-Krieg stattfindet. Mit Leuten an dem kleinen Fleck, an dem ich bin, gegen die Idioten über uns und gegen ein Ausbeutungssystem, was ich nicht haben will. Jedenfalls damals nicht. Vor 68 auf jeden Fall nicht. Danach sind gewisse weiche Knie gekommen. Ich kann nur beschreiben, dass ich mein Leben schön fand, dass ich froh bin, dass ich diese Jahre in der DDR hatte. Ich bin auch sehr froh, dass ich jetzt was vollkommen anderes erlebe noch. Ich bin aber auch froh, dass ich nicht mehr jung bin. Also ich meine, dass ich die Ausbildung hatte und dass ich den Weg gegangen bin, also und dann ans Theater und dann an ein anderes Theater und dann noch ein Film und noch ein Film. Und also ich, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber ich habe da tatsächlich schon ein gewisses Dankbarkeitsgefühl dafür, dass das, ich komme aus schlichtesten Verhältnissen und würde heute diesen Weg nicht gehen können. Das bin ich ganz sicher. Wenn ein Mensch kurze Zeit lebt, sagt die Welt, dass er zu früh geht. Wenn ein Mensch lange Zeit lebt, allein die in diesem Land verbliebenen und verbleibenden Menschen darüber zu entscheiden, wen sie mit der Führung beauftragen. Die erhoffte Veränderung des Systems von innen heraus. Illusion. Stattdessen der Anschluss der DDR an die BRD. Mit einschneidenden Folgen auch für den Film der DDR, die Schauspieler und Regisseure. Vor der Wende ernteten Filme wie Märkische Forschungen auch im Westen große Anerkennung. Und danach? Das ist ja ein Punkt, der einem plötzlich auch als staatstragend vorgeworfen wurde. Weil man ja diese Fragen gestellt hat, um das Land besser zu machen, um es zu ändern, um was Schöneres daraus zu machen. Etwas, was man mit dem auffüllt, was sonst so vielen Leuten fehlt und so. Also das ist einfach so eine Sache. Und in dieser Angelegenheit unterwegs gewesen zu sein, war ja plötzlich das Verwerfliche. Damit hatte ich ja nicht gerechnet. Nach der Wende haben sich die Hoffnungen vieler Ostkünstler nicht erfüllt. Allen voran die Hoffnung, nunmehr unter neuen, besseren Bedingungen ihre Arbeit fortsetzen zu können, ohne all die DDR-typischen Reglementierungen und Vorsichtsmaßnahmen. Besonders hart traf es die Regisseure. Jetzt standen sie vor dem Problem, wir haben zwar noch Bücher, die wir gerne machen würden, Drehbücher, Stoffe, aber wir haben das Geld nicht und wir wissen eigentlich auch nicht, wie wir über die Förderung an dieses Geld rankommen. Und viele Regisseure haben das zwar versucht, über Förderungen noch Geld zu bekommen für neue Filme, aber haben es nicht geschafft. Ralf Schenk von der DEFA-Stiftung. Sie hatten auch keine engen Beziehungen, woher auch, zu alteingesessenen westdeutschen Produzenten, die man ja braucht, um solche Filmstoffe durchzuboxen, durch die ganzen Fördereinrichtungen. Sie waren oft sehr einsam in ihren Hoffnungen, wieder Filme machen zu können, und die meisten haben dann irgendwie resigniert. Und so ist diese Stimme der, auch der wichtigen ostdeutschen Regisseure, die ist irgendwie, oder die Stimmen sind irgendwie verstummt. Für mich ist das die Generation der Regisseure, mit denen ich hin und wieder gearbeitet habe, zu DDR-Zeiten, dass die de facto kaum einen Film zustande gebracht haben. Einschließlich mein Bruder, ein Kinofilm, halte ich natürlich für einen großen Verlust, für mich ganz persönlich. Weil ich hätte mir denken können, dass ich mit Leuten wie Gräf und Warnecke und Simon, da hätte man noch, aber das war ja nicht gefragt, wollte ja niemand. Nee, meine Karriere ist durch die Wende richtiggehend versaut, sage ich Ihnen mal. Weil 89 mit Treffen in Travers dachte ich, jetzt geht's los. Und dann fiel das in ein Loch 89 im Herbst, glaube ich, in ein Loch. Aber da sind massenweise Filme reingefallen, auch Krebsfilme. Treffen in Travers, inszeniert von Michael Gwistek, erzählt eine Begebenheit aus dem Leben Georg Forsters. Neben Hermann Bayer agiert Corinna Harfuch. Immer wieder wird in dem Film die große Frage der Zeit, die Französische Revolution, verhandelt. Doch der sozialismuskritische Subtext ist unüberhörbar. Wie geht's deinem Bruder? Karl wird sich alles aufklären. Soll das heißen, er ist auch verhaftet? Das bedeutet noch gar nichts. Wenn es zum Prozess kommt, wird sich der Irrtum rausstellen. Dein Optimismus grenzt an Blindheit. In jedem anderen, ruhigeren Moment würde man sagen, die Republik ist um der Menschen willen da, nicht umgekehrt. Allein in der Krise, in der Gärung kommt es, dass man über der festen Gründung der Republik alle individuellen Rücksichten verbannen muss. Die augenblickliche Situation ist so, dass ein hartes Durchgreifen nötig ist. Man kann jetzt nicht auf die Guillotine verzichten. Es ist ja auch die konsequenteste Methode, Andersdenkende mundtot zu machen, indem man ihnen den Kopf abschlägt. Treffen in Travers ist eine von vielen Belegen dafür, dass die DEFA bis zuletzt, trotz aller Lethargie, imstande war, großartige Filme zu machen. Die DDR-Filmpolitik hat manches ermöglicht und manches verhindert. Im Ernstfall griffen Zensur und Verbot. Viele Regisseure hatten darunter zu leiden. Und nach der Wende? Auch da hatten sie Probleme. Selbst die Größen des Metiers wie Egon Günther. Allerdings Probleme anderer Art. Man könnte fragen, ist es denn nicht auch eine Form der Zensur, einem Film die Finanzierung zu versagen? Eine subtilere Form. Was soll ich dazu sagen? Die politische Zensur ist spürbar. Die politische Zensur ist spürbar, indem in Drehbücher, in Projekte, in fertige Filme eingegriffen wird. Die ökonomische Zensur, das heißt, indem man einem Projekt, einem Filmstoff, einer Idee von vornherein kein Geld gibt, weil man der Meinung ist, dieser Filmstoff findet keine Zuschauer, der wird sich nie rentieren, der wird nie die Kosten einspielen, die man für ihn ausgeben müsste, dann ist das eine, ich glaube, das ist fast eine etwas unsichtbare Form von, ja, vielleicht doch auch von Zensur, aber vor allem auch von Geschäftsdenken, das nicht unbedingt mit dem engen Wort Zensur direkt benannt werden kann. Also, ob da ein Genosse rumhängt und mir sagt, das geht hier nicht, oder einer, der dir Geld einfach verweigert, das ist mir ehrlich gesagt am Ende Schnuppe. Und die Schauspieler? Oberflächlich gesehen haben etliche die Wende gut verkraftet. Das gilt für Jan-Josef Liefers, Uwe Kokesch, Jackie Schwarz, Peter Sodann, Anne Kasprig, Walter Plate, Uta Schorn, Anne-Kathrin Bürger, Henry Hübchen, Ulrich Mühe. Die Reihe ließe sich fortsetzen. Und erwartungsgemäß haben auch die vielen DDR-Stars, die schon in den 70er und 80er Jahren das Land verlassen hatten, den Umbruch gut überstanden. Manfred Krug, Armin Müller-Stahl, Angelika Domröse, Jutta Hoffmann, Silvester Groth. Aber schwierig war die Umstellung durchaus, meint Filmhistoriker Ralf Schenk von der DEFA-Stiftung. Bei vielen anderen Schauspielern, die zu DDR-Zeiten sehr präsent waren, im Kino und im Fernsehen, ist es so gewesen, dass sie von den Schauspielagenturen, die ja vor allem für die Vermittlung der Schauspieler an Produktionen zuständig sind, nicht gekannt waren. Also es waren unbekannte Gesichter und es gab brillante Schauspieler und Schauspielerinnen zu DDR-Zeiten, die mir erzählt haben und auch öffentlich durchaus immer wieder erzählen, dass sie bei der Vorstellung bei Schauspieleragenturen dann immer wieder gebeten wurden, dass sie sollen doch mal ein Promomaterial, also ein irgendwas schicken, damit man überhaupt weiß, mit wem man es zu tun hat. Also das heißt, selbst die wichtigen Gesichter des DDR-Kinos und Fernsehens waren selbst den Fachleuten im Westen unbekannt. Und da war es natürlich schwieriger, sich durchzusetzen. Und viele, viele Schauspieler sind privat sehr schüchtern und sehr introvertiert. Die können auf der Bühne sich ausleben, aber sind im privaten Leben nicht unbedingt so die Draufgänger. Gisela Tatsch von der Berliner Schauspieleragentur Merten und Tatsch. Und ich glaube, dass jemand, der da von der Persönlichkeit her sehr schüchtern ist und nie gelernt hat, sich zu vermarkten, das Wort gab es ja gar nicht in der DDR, der ist sicherlich hinten runtergefallen, obwohl er ein hervorragender Schauspieler war. Wenn der niemanden gefunden hat, der sich um ihn kümmert, der ihn an die Hand nimmt, so wie es ja auch mit vielen machen musste, der hatte dann keine Chance. Dass sich an dieser schwierigen Situation einiges geändert hat, ist nicht zuletzt Menschen wie Gisela Tatsch zu verdanken. Zu DDR-Zeiten arbeitete sie für die Künstleragentur des Landes, war also immer dann gefragt, wenn ein DDR-Künstler im Ausland auftreten wollte oder sollte. Als ich die Wende näherte, ich war gar nicht meine Idee, eine Agentur zu gründen, aber da kamen eine ganze Reihe Schauspieler und sagten, machen Sie sich doch selbstständig, Frau Tatsch, wir bleiben auch alle. Und wo sollen wir denn hin? Und im Westen kennt uns keiner. Und Sie kennen doch die Leute und haben die Kontakte und wollen wir nicht und sollen wir nicht. Und haben mir angeboten, Kredite und Finanzierung und alles. Das war irgendwie ganz rührend. Ja, und dann haben wir halt zu Hause überlegt, machen wir es nicht. Und ich wusste auch nicht, ob ich damit genug einnehme, um davon leben zu können. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen das jetzt. Wenn wir es nicht riskieren, werden wir es nie erfahren. Und irgendwann ist man dann vielleicht auch zu alt, um was Neues zu machen. Also wann, wenn nicht jetzt? Inzwischen hat sich ihre Agentur längst etabliert. Nicht ohne Stolz verweist Gisela Tartsch auf die zahlreichen Fernsehserien, in denen frühere DDR-Akteure reüssierten. Also bei Sat 1 fällt mir sofort ein, für alle Fälle Stefanie. Erst Katrin Valigura, dann die kleine Schmutzler, dann durchgehend 10 Jahre Walfriede Schmidt. Das sind alles Leute aus der DDR gewesen, die diese Serie so erfolgreich gemacht haben. Und die hat ja auch sämtliche Fernsehpreise abgeräumt. Und das ZDF mit seinen vielen, vielen Arztserien, weiß ich noch, Dr. Martin oder auch Bayer auf Rügen, was Otto Meissner damals gemacht hat, da waren unglaublich viele Ostschauspieler drin. Landarzt, immer. Ich meine, der Landarzt selber viele Jahre, der ist auch aus der DDR gewesen, ne, der Plate. Also es gibt schon viele, viele DDR-Schauspieler, die es so geschafft haben, wie man so schön sagt, und die ihren Weg gegangen sind. Jedoch, Fernsehserien sind nicht alles. Und künstlerisch bleiben sie eher unbefriedigend. Obwohl er ein gut beschäftigter Fernsehdarsteller ist, sagt daher Hermann Bayer, die Wende habe seine Karriere richtiggehend versaut. Ein Vierteljahrhundert später liegt es auf der Hand. Filme werden im Westen vor allem gemacht, um Geld zu verdienen, Werbekunden zu erreichen, Quoten zu erhöhen. Etlichen früheren DDR-Schauspielern ist es gelungen, sich auf die neuen Spielregeln einzustellen. Jutta Wachowiak, der großen Charakterdarstellerin, fiel es hingegen schwer. Ich habe seltsamerweise eben immer noch so bestimmte Ansprüche, die ich nicht hergeben mag. Also der Schauspielerberuf war in der DDR eine sehr anerkannte Angelegenheit. Und das ist ja jetzt gar nicht mehr so. Also das ist definitiv nicht mehr so. Das war schon eine Sache, die ich schlecht aushalten konnte. Und hab da auch bestimmt am Anfang einen Haufen falsch gemacht, weil ich ja so bockig war und nicht immer, also, weil ich dachte, was bilden die sich denn ein? Nicht wissend, wie der Laden jetzt läuft und wer da das Sagen hat und dass der Regisseur nicht die Besetzung macht. Und das war, ist alles fremd gewesen, war alles fremd. Und dass irgendwelche Püppis da Praktikanten sind und die rennen da am Drehort rum und buxieren einen von hier nach da und haben von null Ahnung. Und es war die Erfahrung mit einem Umgang, der mir als total absurd erschien. Also völlig absurd erschien und ich mir gar nicht vorstellen konnte, wie unter solchen Bedingungen ein künstlerisch wertvoller Film entstehen soll. Also es war mir total schleierhaft. Und ist ja auch selten der Fall, muss man sagen. Zu Wendezeiten war Jutta Wachowiak langjähriges Ensemblemitglied des Deutschen Theaters. Sie blieb noch 10 Jahre, auch wenn sie mit der neuen Leitung haderte, die kein echtes Interesse an ihr zeigte. Keinerlei Neugier erkennen ließ. Ja, ich hatte aus irgendwelchen idiotischen Gründen gedacht, ich komme in einen ideologiefreien Raum, nachdem ich so die Ideologie so satt hatte. Und das war natürlich ein absolut bescheuerter Irrtum. Und ehe ich das verstanden habe, ja, da war die ganze zweite Garnitur schon bei uns auf den ersten Plätzen. Von drüben. Natürlich auch nicht immer, aber auch nicht in jedem Falle und so, aber doch in sehr vielen Fällen ja. Also es hat da was stattgefunden, was wir überhaupt nicht gewohnt waren. Ich war nicht vorbereitet darauf, dass ich mit so vielen Vorwürfen konfrontiert werde, die alle überhaupt nicht stimmten, die einfach nicht zutrafen. Und es so viele Leute gab, die sich an mein Leben besser erinnern konnten als ich. Und wenn ich das versucht habe zu betonen, sofort als ewig Gestrige dastand, wo ich gedacht habe, also es ist eine solche Abwesenheit von Differenzierung, das ist einfach unintelligent und blöd, ne? Und das war es ja auch. Und das war es auch wirklich. Und ich bin wirklich nach wie vor überzeugt, dass damit eine Riesenchance vergeben worden ist. Aber interessiert ja nur okay. Hermann Bayer spricht von einem großen Verlust. Jutta Wachowiak davon, dass eine Riesenchance vergeben wurde. Heidemarie Wenzel sucht nach Gründen. Aber ich glaube ja eher, dass das denen vollkommen wurscht war. Wir waren denen vollkommen wurscht. Und ich glaube, die Schauspieler haben überhaupt keinen Ruf. Das ist einfach nur ein Markt, ein Marktwert, den man hat. Das ist wie in Amerika, wenn man einen Marktwert hat durch irgendwas. Und selbst ja heute, wenn du durchs Dschungelcamp berühmt wirst oder wie die Katzenberger, dann bist du ein TV-Star. Als sie schrieben, Deva-Star wird TV-Star, habe ich das als Beleidigung empfunden. Und das ist eine Beleidigung. Ja? Weil heute ist jeder TV-Star, der mal in die Kamera pinkelt oder was. Also ja, wirklich. Also deswegen sind auch die Westschauspiele, sogenannten Westschauspiele, ja auch nicht geschützter. Ne? Das ist einfach eine Missachtung der Kunst, aber auch des Menschen, weil es ist nur noch der Mehrwert, nur noch das Geld. Ich werde langsam tatsächlich wieder zur Kommunistin. Zu DDR-Zeiten fand Heidemarie Wenzel immer wieder Gelegenheit, ihr enormes schauspielerisches Potenzial zur Geltung zu bringen. Im Westen trat sie nur noch in Fernsehserien auf. Unsere Hagenbecks zum Beispiel. Oder in der ARD-Arztserie In aller Freundschaft. Als sie in den Westen kam, hatte sie gehofft, sie könne mit großen Regisseuren zusammenarbeiten, die das westdeutsche Fernsehspiel geprägt hatten. Deren Art, Filme zu machen, war gar nicht so weit von der DEFA-Ästhetik entfernt. Man denke an Peter Bouvet, Egon Monk oder Peter Schulze-Rohr. Es ist anders gekommen. Regisseure und Schauspieler, die ihre künstlerischen Ansprüche nicht preisgeben wollen, haben es heute schwer, egal ob sie im Osten oder im Westen groß geworden sind. Sie sitzen nach 25 Jahren deutscher Einheit im selben Boot. Die DEFA ist lange her. Da war halt der Osten und die Nachkriegszeit und die Entwicklung und dann war Schluss. Und in der Zeit ist im Westen was anderes gewachsen, auch gemacht worden. Und die haben ihre Prägungen weg und wir unsere. Mit dem, was im Moment passiert, hat das von den früheren drüben nichts zu tun und wir auch nicht. Und ich sehe da auch keinen so großen Unterschied mehr. Den Westschauspielern, die haben die gleichen Schwierigkeiten. Und es gibt auch nicht mehr Westschauspieler. Also ich meine, es sind 25 Jahre? Die meisten sind ja schon gestorben, wo das wirklich noch so stark war. Nein, es ist überhaupt schwer für Schauspieler. Besser ist es für Leute, die Geschäftemacher sind und die sich sozusagen in Positur setzen. Heute wird das gemacht, wird der Marktwert gemacht. Und nicht nach Leistung, sondern ich weiß nicht, auf welchen Sachen. Denn ich meine, auch wer kennt denn einen Bruno Ganz? Entschuldige mal. Ja? Wir denken, es kennen ihn viele. Weil alle, die sich ernsthaft mit Kunst beschäftigt haben, kennen Bruno Ganz. In irgendeiner Sache haben sie ihn gesehen. Ne? Aber die Masse nicht. Also in dem Sinne kann man sich gar nicht beklagen. Oder man kann klagen. Und was hat der Hebel gesagt? Was hilft es, über die Zeit zu klagen? Wie man sie trägt, so muss man sie tragen. Wenn ein Mensch stirbt, fragt die Welt, was nimmt er mit und was bleibt? Geht er zu früh oder wurde es Zeit? Hat er gelebt, getanzt, gelacht und geweint? Sie hörten Jegliches hat seine Zeit. DDR-Filmschauspieler und Regisseure vor und nach der Wende. Ein Feature von Ulrich Teusch. Es sprachen Ilona Fritsch-Strauß und Thomas Huber. Ton und Technik Thomas Rombach. Regie führte Marlene Breuer. Redaktion Dorothee Meyer-Karweg. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks 2015.